bist ein Fighter, Mann. Nimm die Maske ab, auch im Alleingang. Nimm die Maske ab, setz ein Zeichen für die Welt. Reiß die Maske ab, das hier ist dein Heimatland. Nimm die Maske ab, du bist ein Fighter, Mann. Nimm die Maske ab, auch im Alleingang. Nimm die Maske ab, setz ein Zeichen für die Welt. Reiß die Maske ab. Was ist diese Frau im Kanzleramt für ein Mensch, die kein Land, keine Liebe, keinen Anstand mehr kennt? Die uns dazu aufstachelt, dass man, wie sie's auch machte, bei der Polizei seine Nachbarn verpetzt. Und dann dieselbe Medien, die bei anderen Themen lieber schweigen werden, eifrig und bombardieren uns in Serie. Man könnte denken, sie hätten Sorgen um ihre Seelen, doch befolgen wie seit eh und je Befehle. Es sind immer noch nur dressierte Hundeseelen. Es ist so unverschämt, wie viele Familien, Unternehmen jetzt untergehen. Und man hört davon und liest es, doch vergisst, dass hinter vielen der Betrieben oft ein Vater und eine Mutter stehen. Und unsere Kinder, sie verlieren ihre Jugend, sitzen mit den Eltern 24/7 in der Bude, kleben Bilder an die Fensterscheiben. Keine Witze, keine Kritzeleien, das sind ignorierte Hilferufe. Was keine Impfpflichten, was der Spahn meint, ist Kindergarten nur für Kids, denen sie das Gift spritzen. Und dasselbe wird für Schulbildung gelten. Welche Eltern werden da noch die Kleinen, geschweige sich, schützen? Und wie viele Deutsche müssen jetzt leiden, nehmen sich das Leben aus purer Verzweiflung? Nicht der Virus tötet Menschen, die Regierung tut es. Du hast jedes Recht auf Widerstand, sei mutig, reiß die Maske runter und vergiss nicht, das hier ist dein Heimatland. Nimm die Maske ab, du bist ein Fighter, Mann. Nimm die Maske ab, auch im Alleingang. Nimm die Maske ab, setz ein Zeichen für die Welt. Reiß die Maske ab, das hier ist dein Heimatland. Nimm die Maske ab, du bist ein Fighter, Mann. Nimm die Maske ab, auch im Alleingang. Nimm die Maske ab, setz ein Zeichen für die Welt. Reiß die Maske ab. Was ist das für eine fiese Grippe, die dazu führt, dass hart arbeitende Menschen ihre Existenz verlieren müssen? Ist das jetzt Resident Evil oder wieso sehe ich plötzlich so viele Zombies ohne Gehirn in der Schüssel? Die da oben hüpfen auf unseren Köpfen wie Mario. Wir werden nach der alten BRD-Tradition angelogen. Volle Kliniken in Tagesshow und Radio. Sie malen so perfide von Berlin aus ein Horrorszenario, in dem jeder den Schnupfen hat, Corona-Patient ist. Nein, ich vertraue ihrem komischen Test nicht. Und ich kenne etliche, die nicht, weil sie Corona verängstigt sind, sondern Strafe fürchten, das Ding über die Nase stülpen. Das ist sowas von menschlich. Berichterstattung oberflächlich, keiner weiß, was war es. Wer kritisiert, wird stigmatisiert. Reiner Wahnwitz, das ist am Anfang wie am Ende des Jahres. Sie vollenden ihren dämonischen Plan für das dritte Jahrtausend. Merkt ihr nicht, dass das alles eine Show ist? Sie tragen alle keine Maske, wenn die Kamera aus ist. Diese Gefahr ist nicht real und der Virus in dieser Form auch nicht. Testen nur, wie leicht zu manipulieren. Wir Clowns sind ein riesiges Schauspiel. Es fängt mit einer Maske an und endet in Zwangsimpfung. Das hier ist zum Rebellieren eine Anstiftung. Ja, ich steh dazu, diese Regierung ist ein einziger Angriff auf alle anständigen Menschen. Zeit auch für dich jetzt zu handeln, denn das hier ist dein Heimatland. Nimm die Maske ab, du bist ein Fighter, Mann. Nimm die Maske ab, auch im Alleingang. Nimm die Maske ab, setz ein Zeichen für die Welt. Reiß die Maske ab, das hier ist dein Heimatland. Nimm die Maske ab, du bist ein Fighter, Mann. Nimm die Maske ab, auch im Alleingang. Nimm die Maske ab, setz ein Zeichen für die Welt. Reiß die Maske ab.